Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alles Lob gilt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf den Gesandten Allahs Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Meine lieben Brüder und Schwestern, wir möchten uns heute über eine Eigenschaft unterhalten, die eine Eigenschaft Allahs subhanahu wa ta'ala darstellt. Es geht um die Eigenschaft des Stolzes und der Ehre. Und ich werde fortan den Begriff der Ehre verwenden, auf Arabisch Al-Izzah. Und diese Eigenschaft, liebe Geschwister, jeder von uns, natürlicherweise, jeder Mensch, nicht nur jeder Muslim, sondern jeder Mensch, wünscht sich auf dieser Erde und natürlich auch nach dem Leben, nach dem Tod, ehrenvoll zu leben, mit erhobenem Haupt laufen zu dürfen. Aber diese Ehre, entweder entnimmt man sie aus den eigenen guten Taten, das heißt aus der Gehorsamkeit Allah gegenüber, aus deinen Gebeten, du bist stolz darauf, dass du betest, dass du fastest, dass du Muslim bist und zu dieser Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehören darfst, oder du entnimmst sie aus etwas anderem, was nicht zu deinen Werken gehört. Im Koran Karim lesen wir sehr deutlich, dass die Ehre den gläubigen Menschen gebührt und zuteil werden wird. Warum? Ja, weil sie gläubige Menschen sind. Weil sie Allahs Befehle umsetzen, weil sie Allahs Verboten aus dem Weg gehen. Wer also stolz ist, weil er Muslim ist und stolz ist, weil er Gutes tut, das ist derjenige, den Allah Azza wa Jal erhöhen wird, im Diesseits als auch im Jenseits. Aber derjenige, im Gegensatz dazu, der sich schämt, derjenige, der sich wegen seiner Religion schämt, das ist die Person, die in diesem Leben, Gott bewahre, erniedrigt sein wird. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Allah sagte im Koran Karim, wir möchten jetzt drei Sachen aufzeigen. Einmal, dass diese Regel, die erwähnt worden ist, sich im Koran findet, als auch in der Sunna des Propheten, als auch in den Aussagen der rechtschaffenen Menschen der ersten Generation, As-Salaf As-Salih. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß, verkünde den Heuchlern, dass es für sie schmerzhafte Strafe geben wird. Sie, die die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Ein Schutzherr ist jemand, den du natürlich um Hilfe bittest. Derjenige, auf jeden Fall, was entscheidend ist an dieser Stelle, ist, der hierarchisch betrachtet über dir steht. Allah sagt, begehren sie etwa die Izza, die Ehre, die Stolz, den Stolz, die Macht, begehren sie etwa diese Ehre bei ihnen zu finden? Gewiss, die Izza, die Stolz, der Stolz und die Macht gehört Allah subhanahu wa ta'ala ganz allein. Insofern darf man sie auch nur von ihm subhanahu wa ta'ala verlangen, wenn man ehrenvoll sein möchte bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Ehre erwirbt man ganz allein durch die Gehorsam, durch den Gehorsam Allah und seinem Gesandten gegenüber. Und so heißt es im Koran Karim, wer auch immer die Ehre anstrebt, so gehört alle Ehre Allah. Unser Herr, sag uns doch bitte, wie wir dann diese Ehre bekommen können. Und er antwortet dir noch in der gleichen Aya, indem er sagt, zu ihm steigt das gute Wort hinauf. Und die rechtschaffene Tat hebt er zu sich empor. Das gute Wort und die rechtschaffene Tat allgemein. Gute Wort ist ein spezielles Beispiel von allen rechtschaffenen Taten, weil es zu den besten Taten gehört, dass man gute Worte spricht. Und das beste Wort ist La ilaha illallah sowieso. Und die rechtschaffene Tat allgemein. Das sind diejenigen Dinge, wodurch man die Ehre Allahs subhanahu wa ta'ala anstrebt. Das heißt, durch Allah geehrt wird und emporgehoben wird, was den Status angeht. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Allah subhanahu wa ta'ala macht es im Koran an vielen Stellen deutlich. Ich möchte an dieser Stelle die Beweise aus dem Koran abschließen. Die Ehre und dass die gläubigen Muslime auf Erden gefestigt sind, zeigt sich nicht durch die Menge der Muslime. Das wissen wir doch heutzutage. Wir sehen doch die Anzahl der Muslime, wie viel sie sind. Es zeigt sich auch nicht durch die Waffen, die Muslime besitzen. Es zeigt sich auch nicht durch die Muskelstärke, die man hat. Das sind alles zweit- oder drittrangige Sachen. Es zeigt sich auch nicht dadurch, wie viel Erde man besitzt oder wie viele Meere man beherrscht oder ob man den Weltraum beherrscht oder ob einem Flüsse gehören. Das sind alles zweitrangige Sachen. Die Sachen der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam hat es ganz klar gemacht, dass diese Sachen alle zweitrangig sind. Als er sagte in einem einzigen Hadith, er sagte, mir wurden 5 Dinge gegeben, die keinem Propheten vor mir gegeben worden sind. Und er sagte, eine davon ist, man hat mir zum Sieg verholfen, man hat mir schon einen Monat vorher zum Sieg verholfen, indem Allah subhanahu wa ta'ala die Angst in die Herzen meiner Feinde setzt. Das heißt, der Gesandte Allahs alayhi salatu wassalam, wenn er sich nur fortbewegt hat und noch bevor er angekommen ist, einen Monat bevor er angekommen ist, weil die Reisen damals haben länger gedauert als ein paar Stunden, schon da hat Allah azza wa jall Angst und Schrecken in die Herzen seiner Feinde gesetzt. Und das sehen wir auch ganz deutlich in Surat al-Anfal, in der berühmten Schlacht von Badr, wo Allah subhanahu wa ta'ala das gesagt hat, ich werde in die Herzen der Ungläubigen Angst versetzen, aufgrund dessen, dass sie Allah etwas beigesellt haben und Schirk begangen haben. Deswegen, derjenige, der Angst hat, der ist schwach, dem nutzt nichts seine Kraft, dem nutzt nichts seine Waffen, dem nutzt nichts sein Land, dem nutzt nichts seine Anzahl. Deswegen, liebe Geschwister, die Ehre erlangt man durch die rechtschaffene Tat und durch das Verrichten der Gebete, durch das Entrichten der Zakat. Dadurch läuft man erhöhten Hauptes. Alles andere ist zweitrangig, das heißt, es kommt danach und spielt irgendwann auch eine Rolle, aber nicht in erster Linie. Stolz zu sein aufgrund anderer Ursachen als die eigene Religion, gehört zu den Eigenschaften der Heuchler. Und so sagte Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß im Koran al-Karim, als nämlich die Sahaba radiallahu anhum mit den Heuchlern, die unter ihnen sich versteckt haben, zurückgekehrt sind aus der Schlacht von Banu al-Mustaliq, sagten sie, und das steht im Koran sinngemäß so übersetzt in Surat al-Munafiqun, dort heißt es, sie werden sagen, die Heuchler, wenn wir nach Medina zurückgekehrt sind, dann werden die Geehrten die Erniedrigten vertreiben. Und sie meinten mit den Geehrten sich selbst. Und sie meinten mit den Erniedrigten die besten Menschen nach den Propheten, die Sahaba des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Und Allah sagt, vielmehr ist es so, dass die Ehre Allah gebührt und seinem Gesandten und den Gläubigen. Nur die meisten Heuchler wissen nicht Bescheid. Deswegen, stolz, sei nicht stolz aufgrund deiner Nationalität, sei nicht stolz aufgrund der Sprache, die du sprichst, sei nicht stolz aufgrund deiner Herkunft, sei nicht stolz auf solche Dinge, sei stolz darauf. Der Prophet als einmal in einem Konflikt, die Muhajirun und die Ansar, und wer sind wir? Die Muhajirun und die Ansar gegenseitig sich aufgerufen haben zu einem Kampf, da gab es einen Streit, sagt der Prophet, weil er hat gehört, wie die einen sagen, oh Ansar, kommt, helft mir. Und die anderen sagen, oh Muhajirun, kommt, helft mir. Und sie wollten gegeneinander vorgehen. Dann sagt der Prophet, lasst diese Form des Aufrufes. Lasst diese Form des Aufrufes, denn das stinkt bestialisch. Denn das stinkt bestialisch, so ungefähr heißt es im Hadith des Propheten. Deswegen, liebe Brüder, liebe Schwestern, da sagte der Prophet in einem Hadith, den Imam al-Bukhari als Muallaq-Hadith erwähnt hat, er sagte, die Erniedrigung und die Minderwertigkeit ist gesetzt worden auf jeden Menschen, der sich meinem Befehl widersetzt, so sagt der Prophet a.s. Die Erniedrigung und die Minderwertigkeit ist gesetzt worden, bestimmt worden für jeden Menschen, der sich meinem Befehl widersetzt. Je nachdem, wie viel du dich dem Befehl des Propheten widersetzt, dementsprechend bist du erniedrigt. Und je mehr du dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehorchst, desto mehr bist du erhöht bei Allah azza wa jall und den gläubigen Menschen. Und das lesen wir auch in den Geschichten der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen. Ich gebe euch dafür 2 Beispiele, inshallah. Erstens, als die Muslime Zypern befreit haben. Ihr könnt euch vorstellen, nach einem Krieg, wie die Bewohner heulen und wie die Bewohner verzweifelt sind, nachdem manche von ihnen getötet worden sind und die anderen erkrankt sind und die nächsten ihre Häuser verloren haben und so weiter und so fort. Diese Tragödie müsste man sich mal vorstellen. Nachdem Zypern befreit worden ist, sah ein Mann namens Jubair ibn Nufair, sah den Sahabi Abu Darda radiallahu ta'ala anhu irgendwo am Rand und er war am Weinen. Und er sagte zu ihm, O Abu Darda, was ist los mit dir? Warum weinst du? Es ist ein Tag, an dem Allah subhanahu wa ta'ala den Islam geehrt hat und ebenso die Anhänger des Islams. Da sagte er, O Jubair, siehst du nicht, wie schwach die Geschöpfe Allahs in den Augen Allahs sind, subhanahu wa ta'ala? Siehst du nicht, wie unwichtig die Geschöpfe Allahs sind, wenn sie den Befehl Allahs unterlassen? Diese Gemeinschaft, dieses Volk, er meinte das Volk von Zypern, dieses Volk, sie hatten die Oberherrschaft, sie hatten die Oberhand und sie hatten das Reich, sie waren ein Königreich, nachdem sie den Befehl Allah subhanahu wa ta'ala unterlassen haben, sich ihm widersetzt haben, hat Allah sie zu dem gemacht, was du mit deinen eigenen Augen vor dir sehen kannst. Überliefert von Sa'id ibn Mansur in seinem Sunnahwerk. Und ebenso als Umar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu nach Großsyrien gegangen ist und dort die Stadt Jerusalem befreit worden ist von den Muslimen, sagte man zu ihm, O Umar, du wirst jetzt gleich die Soldaten antreffen. Und du wirst, das heißt die muslimischen und die nicht-muslimischen, die Besiegten, und du wirst gleich auch die ganzen Patriarchen und die Gelehrten und die byzantinische Heeresführung antreffen. Wie siehst du aus? Denn Umar hatte gerade einmal ein Untergewand an, hatte eine Kopfbedeckung, ein Turban an und hatte zwei Ledersocken an. Die Ledersocken hat er nicht mehr angehabt, sondern hat er unter seinem, seinen Achseln getragen. Und als hätte er nicht einmal etwa ein Oberkleid angehabt, das heißt, als wäre sein Bauch frei gewesen. Und man sagte zu ihm, du wirst jetzt die ganzen Soldaten treffen und die ganzen Patriarchen, du wirst, wie die christlichen Mönchen und Patriarchen angezogen sind, mit ihrer Kleidung, die sehr teuer ist. Dann sagte Umar radiallahu ta'ala anhu seinen berühmten Satz, der in die Geschichte eingegangen ist. Er sagte, wir sind ein Volk, das Allah durch den Islam geehrt hat. Und so werde ich die Ehre durch nichts anderes ersuchen. Wir sind ein Volk, das Allah durch den Islam geehrt hat. Und so werde ich die Ehre durch nichts anderes ersuchen. Manche Leute ersuchen die Ehre durch die Kleidung. Wisst ihr, Kleider machen Leute. Andere Leute ersuchen die Ehre durch ein Zeugnis. Andere Leute suchen die Ehre durch irgendein Schauspiel. Links und rechts Soldaten aufstellen, roten Teppich ausrollen lassen und dann soll jetzt der Herrführer dazwischenlaufen. All das, Umar radiallahu anhu, er wusste, dass die Ehre, die Allah ihm hat zuteilkommen lassen, ist nicht durch Äußerlichkeiten, sondern durch den Gehorsam Allah gegenüber. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen reinigen davor, dass wir die Macht und den Stolz und die Ehre ersuchen bei jemandem anderes, außer bei demjenigen, der sie wirklich besitzt, und das ist unser Herr subhanahu wa ta'ala. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Herzen davor reinigen, dass wir die Ehre ersuchen bei weltlichen Dingen, die bei Allah azza wa jall uns nicht voranbringen werden. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina.